mir, wie machst du das bloß? Du machst täglich weiter, so als ob nichts wär. Und wenn die ganze Welt krank ist, wie bleibst du da gesund? Und wenn die ganze Welt verrückt ist, warum drehst du da nicht durch? Du trennst deinen Müll und machst freitags etwas Sport. Dein Wohnzimmer ist voll und du fühlst dich so leer. Und wenn auf der Brust so viel Gewicht liegt, wie kann man da noch atmen? Wenn die ganze Welt kaputt ist, warum brichst du da nicht durch? Das Leben vergeht wie die Poster an der Wand. Du versuchst glücklich zu sein und siehst dabei so verkrampft aus. Und wenn du immer lächeln musst, wo fallen da die Tränen hin? Kannst du ihr verdrängen, ohne dass du dich vergisst? Stehst du kurz vom Durchbruch oder nur auf dünnem Eis? Und wenn du nichts mehr sehen willst, wie findest du den Weg hier raus? Und wenn die ganze Welt krank ist, wie bleibst du da gesund? Wenn die ganze Welt verrückt ist, warum drehst du da nicht durch?